1. C. I. C. H. Word meinen Boten sen den, damit er den Weg vor mir bereitet, plötzlich word der Herr, den er so sebegert, in seinen Tempel kommen, und der Engel des Buns, nach dem er juxent, word eintreffen, spricht der Herr der Heerscheren. 2. Doch wer kann seinen Tag ertragen, wenn er kommt, und wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eins Goldschmieds und wie die Loge der Wascher. 3. A word sich set zen, m silber zu schmelzen und zu reinigen, a word die Leviten reinigen und sie lauten wie gold und silber, damit sie dem Herrn wieder Opfer in gerechte Keet darbringen können. 4. Dann werden die Opfer Judas und Jerusalems dem Herrn wieder angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und in den Jahren, die lange Zürich liegen. 5. ICH word zu juxam gericht kommen und ein schnelles age sein gegen die Zauberer, die Ehebrecher und die Meineidigen, soe gegen Jean, die den Tagelona, die Witwe und die Ways unterdrucken und die Fremden recht verenthalten, one furcht vor mir, spricht der Herr der Heerscheren. 6. Den ICH, der Herr, habe mich nicht gehindert, und die Son Jacobs, sei denich nicht zur Umkehr gekommen. 7. Sieht den Tagen ihr Wattersider von meinen Satzungen abgewichen und hat sie nicht befolgt. Kurt am zu mir, so word ich mich juk zu wenden, spricht der Herr der Heerscheren. Docker fragt, waring solen wir umkehren. 8. Darf ein Mensch Gott betrugen, dass mich betrut. Fragt, womit haben wir dich betrogen? Mit dem Senden und den Opfer geben. 9. Die Schalbside mit einem Flutsch beliet, weil mich betrut, j. die ganz Nation. 10. Bring den ganzen Zenten in das Voratschaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und pruft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscheren, ob ich uch nicht die Fenster des Himmels offnen und siegen im Überfluss über uch ausschütten word. 11. Wegen uch word ich den Fresser abwehren, damit die Frukte ihres Bodens nicht zerstört und ihr Weinstock auf dem Feld nicht mehr unfruchtbar sind, spricht der Herr der Heerscheren. 12. Dann werden uch all Nationen glücklich preisen, denn werdet ein Land der Freude sein, spricht der Herr der Heerscheren. 13. Hat fresh work gegen mich gesprochen, spricht der Herr. Und fragt, was haben wir denn gegen dich geredet? 14. Hat gesagt, es ist vergeblich, Gott zu dienen, und welchen Nutzen hatten wir davon, das wir sein Gebot hielten und in Trauer den Herrn der Heerscheren gingen. 15. Die Schalb preisen wir nun die Hochmütigen glücklich, denn nicht nur haben sie Erfolg, obwohl sie Frevel begehen, sondern sie entgehen sogar der Strafe, wenn sie Gott herausfinden. 16. Diegenigen aber, die den Herrn furchten, sprachen miteinander, und der Herr hort aufmerksam zu. Wo im Word ein Gedenkbuch für Jean geschrieben, die den Herrn furchten und seinen Namen ehren. 17. Sie werdenen dem Tag und dem ICH Handel, mein besonderes Agentum sein, spricht der Herr der Heerscheren. Und ich word ihnen erbarmen erweisen, wie ein Vatersenum sohn erbarmen erweist, der in et. 18. Dann wordet ernut die Unterscheidung erkennen zwischen dem gerechten und dem gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der im nicht dient. 19. Denn sie, der Tag kommt, brennend heiß wie ein Ofen. Al Hochmutigen und al, die Frevel begehen, werden dann wie stoppeln sein, und der Kommende Tag word sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscheren, so dass weder Wurzel noch Zweig von ihnen übrig bleibt. 20. Uch aber, die meinen Namen furchtet, word die Sünde gerechtig Keet aufgehen, die Heilung in ihren Flügeln tragt. Werdet herauskommen und springen wie Kalber, die ausdem Stuhl gelassen werden. 21. Werdet die Gottlosen zertreten, so dass sie und dem Tag den ich bereite, unter ihren Fusseln zu Osher werden, spricht der Herr der Heerscheren. 22. Erinnert uchen das Gesetz meines Knechts Mose, dem ich Horeb Vorschriften und Bestimmungen für ganz Israel gegeben habe. 23. See, ich word uch den Propheten Elia. Send den, Bever der Gross und Furchterregen Tag des Herrn kommt. 24. a word die has en der Vata den Sonen und die has en der Sonneren Vatten zuwenden, damit ich nicht kommen das Land im IT DEM Banflutsch belege.